Amélie Nothomb, Der Professor. Gelesen von Walter Kreie. Hörbuch Hamburg, 2003. Von sich selbst weiß man nichts. Man glaubt, man würde sich daran gewöhnen, man selbst zu sein, aber im Gegenteil. Je mehr Jahre hingehen, desto weniger versteht man, wer diese Person ist, in deren Namen man spricht und handelt. Ein Problem ist das nicht. Was wäre Schlimmes dabei, wenn man als jemand lebte, den man nicht kennt? Vielleicht ist es besser so. Erkenne dich selbst und du kannst dich nicht mehr ausstehen. Diese ganz normale Fremdheit hätte mich nie gestört, wäre nicht, wie soll ich sagen, wäre nicht was, wäre mir Monsieur Bernardin nicht begegnet. Ich frage mich, wann diese Geschichte angefangen hat. Dutzende von Datierungen kämen in Frage, wie für den Hundertjährigen Krieg. Es wäre korrekt zu sagen, dass sie vor einem Jahr angefangen hat, ebenso aber auch, dass sie ihre eigentümliche Wendung vor 6 Monaten genommen hat. Der Sache gemäßer wäre es freilich, den Beginn etwa in die Zeit meiner Heirat vor 43 Jahren zu verlegen. Um aber der Wahrheit im reinsten Sinne des Wortes die Ehre zu geben, müsste ich sagen, dass die Geschichte schon mit meiner Geburt vor 66 Jahren begonnen hat. Ich bleibe lieber bei meiner ersten Eingebung. Alles hat vor einem Jahr angefangen. Es gibt Häuser, die Befehle erteilen, gebieterischer als das Schicksal. Schon der erste Anblick bezwingt uns. Dort müssen wir wohnen. Als ich auf die 65 zuging, suchten Juliette und ich nach etwas auf dem Lande. Da haben wir dieses Haus gesehen und sofort gewusst, das ist es. Bei aller Abneigung gegen solche Hervorhebungen muss ich doch schreiben, es war das Haus. Das Haus, aus dem wir nicht mehr ausziehen würden, das auf uns wartete und auf das wir schon immer gewartet hatten. Schon immer. Seitdem Juliette und ich Mann und Frau sind. Amtlich heißt das seit 43 Jahren, tatsächlich seit 60 Jahren. Wir gingen schon in der Vorschule in dieselbe Klasse. Vom ersten Schultag an haben wir uns geliebt. Wir haben uns nie wieder getrennt. Juliette ist schon immer meine Frau gewesen. Und zugleich meine Schwester und meine Tochter. Obwohl wir bis auf einen Monat gleichaltrig sind, darum haben wir auch keine Kinder. Ich hatte nie ein Verlangen nach anderen Menschen. Juliette ist mein Ein und Alles. Ich war Latein- und Griechisch-Professor an einem Gymnasium. Ich liebte diesen Beruf. Zu meinen wenigen Schülern hatte ich ein gutes Verhältnis. Trotzdem sehnte ich den Ruhestand herbei, wie der Mystiker den Tod. Ich bemühe diesen Vergleich nicht umsonst. Juliette und ich haben immer nach der Befreiung von all dem gestrebt, was die Menschen aus dem Leben gemacht haben. Studien, Arbeit und selbst die bescheidensten Formen der Geselligkeit, das war uns alles schon zu viel. Sogar von unserer Hochzeit haben wir nur die Erinnerung an eine Formalität zurückbehalten. Juliette und ich, wir wollten endlich die 65 erreichen. Wir wollten mit der Zeitverschwendung aufhören, die der Umgang mit Leuten darstellt. Obwohl von Geburt an Großstädter, sehnten wir uns nach dem Leben auf dem Lande. Weniger aus Liebe zur Natur, als aus dem Bedürfnis, allein zu sein. Dies ist ein zwingendes Bedürfnis, dem Hunger, dem Durst und dem Ekel verwandt. Beim Anblick des Hauses verspürten wir eine wundervolle Erleichterung. Diesen Ort, nach dem wir uns seit unserer Kindheit sehnten, gab es also wirklich. So hätten wir ihn uns vorgestellt, wenn wir es gewagt hätten, diese Lichtung am Fluss mit diesem Haus, hübsch und verborgen, von einer Glycinie überwachsen. 4 Kilometer entfernt liegt das Dorf Mauve, wo wir alles bekommen, was wir brauchen. Auf der anderen Seite des Flusses steht ein anderes, ebenfalls kaum erkennbares Haus. Unser Vermieter hatte uns gesagt, dass dort ein Arzt wohnte. Umso besser, angenommen, wir hätten eines solchen beruhigenden Umstandes irgend bedurft. Juliette und ich würden uns von der Welt zurückziehen, aber 30 Meter von uns wohnte ein Arzt. Wir haben keine Sekunde gezögert. Binnen einer Stunde war es unser Haus. Es war nicht teuer. Arbeiten zu seiner Herrichtung waren nicht erforderlich. Wir hatten keinen Zweifel, dass uns in dieser Sache das Glück geleitet hatte. Es schneit. Als wir vor einem Jahr eingezogen sind, hat es auch geschneit. Wir waren selig. Die paar Zentimeter Weiß erweckten in uns schon am ersten Abend den zuverlässigen Eindruck, dass wir zu Hause waren. Am nächsten Morgen fühlten wir uns in diesen vier Wänden heimischer als je zuvor in unserer Stadtwohnung, die wir doch in den letzten 43 Jahren nie gewechselt hatten. Nun endlich konnte ich mich ganz und gar meiner Frau widmen. Es ist schwer zu erklären. Ich hatte immer das Gefühl, für Juliette nie genug Zeit gehabt zu haben. Was habe ich ihr geben können in diesen 60 Jahren? Sie ist mein Ein und Alles. Dasselbe sagt sie von mir, ohne dass mein Gefühl, zutiefst unzulänglich zu sein, dadurch ausgelöscht würde. Nicht, dass ich mir schlecht oder belanglos vorkäme, aber Juliette kennt nichts und niemanden außer mir. Ich war und bin ihr ganzes Leben. Dieser Gedanke schnürt mir die Kehle zu. Was haben wir gemacht, die ersten Tage im neuen Haus? Nichts, glaube ich. Abgesehen von einigen Spaziergängen in dem Wald, der so weiß und still war, dass wir oft stehen geblieben sind, um uns erstaunt anzublicken. Davon abgesehen, nichts. Endlich waren wir da angelangt, wo wir seit unserer Kindheit immer hatten sein wollen, und von Anfang an hatten wir gewusst, dass dies das Leben war, nach dem wir uns immer gesehnt hatten. Wäre der Friede nicht gestört worden, so wäre gewiss alles bis zu unserem Tode so geblieben. Bei diesem Satz läuft es mir kalt über den Rücken. Mir wird klar, dass ich nicht gut erzähle. Fehler passieren mir. Keine Ungenauigkeiten oder Unwahrheiten, sondern Fehler. Das kommt sicherlich daher, dass ich diese Geschichte nicht begreife. Sie geht über meinen Verstand. Nur ein Detail aus dieser ersten Woche, an das ich mich klar erinnere. Ich machte Feuer im Kamin. Und natürlich, ich stellte mich dumm an. Anscheinend erfordert das jahrelange Übung. Ich hatte etwas zustande gebracht, das irgendwie brannte, aber ein Feuer konnte man es nicht nennen, denn man sah ihm an, dass es nicht von Dauer sein würde. Immerhin, für den Moment hatte ich einen Verbrennungsvorgang erzeugt, und darauf war ich schon stolz. Als ich so vor dem Herd hockte, habe ich den Kopf zu Juliette gewandt. Sie saß nahe bei in einem niedrigen Sessel und betrachtete das Feuer mit dem Gesicht, das sie bei solchen Gelegenheiten immer macht. Respektvolle Konzentration auf die Sache. In diesem Fall mein armseliges Flämmchen. Rührend. Sie hatte sich kein bisschen verändert. Nicht nur seit unserer Hochzeit, auch nicht seit unserer ersten Begegnung. Ein bisschen größer war sie geworden, sehr wenig. Und ihr Haar war nun weiß, aber in allem Übrigen, und das heißt in so gut wie allem, war sie sich in einem sinnestäuschenden Maße gleich geblieben. Der Blick, mit dem sie das Feuer betrachtete, war noch der gleiche, mit dem sie in der ersten Klasse die Lehrerin angesehen hatte. Die Hände auf den Knien, die unbewegte Kopfhaltung, die ruhigen Lippen, die bedächtige Miene eines gespannt lauschenden Kindes. Ich hatte schon immer gewusst, dass sie sich nicht verändert hatte. Doch so genau gewusst hatte ich es noch nie. Diese Erkenntnis setzte meine Gefühle in heftige Bewegung. Ich achtete nicht mehr auf mein pflegebedürftiges Feuerchen. Ich hatte nur noch Augen für das sechsjährige Mädchen, mit dem ich seit fast 60 Jahren zusammenlebte. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das gedauert hat. Plötzlich hat sie mir das Gesicht zugekehrt und gesehen, dass ich sie betrachtete. Sie hat gemurmelt, das Feuer brennt nicht. Und ich, als ob das eine Antwort gewesen wäre, ich habe gesagt, die Zeit existiert nicht. Ich war noch nie im Leben so glücklich gewesen. Eine Woche, nachdem wir in unser Haus eingezogen waren, konnten wir nicht mehr glauben, dass wir je anderswo gewohnt haben sollten. Eines Morgens sind wir mit dem Wagen ins Dorf gefahren, um Vorräte einzukaufen. Der Lebensmittelladen in Mauve war entzückend. Es gab nicht viel dort zu kaufen, und dieser Mangel an Auswahl bereitete uns ein schwer erklärliches Vergnügen. Als wir heimkamen, bemerkte ich, »Siehst du, beim Nachbarn kommt auch kein Rauch aus dem Schornstein. Man kann schon seit langem hier wohnen und immer noch nicht imstande sein, Feuer zu machen.« Juliette konnte es gar nicht fassen, dass wir nun eine Garage hatten. Wir hatten noch nie eine gehabt. Als ich die Garagentür zumachte, sagte sie, »Auch für den Wagen ist es unser Haus.« Ich hörte die Betonung und lächelte. Wir hatten die Einkäufe ausgepackt. Es fing wieder an zu schneien. »Nur gut, dass wir die Fahrt ins Dorf schon hinter uns hatten«, sagte meine Frau. »Bald würde die Straße unpassierbar sein.« Die Vorstellung erfreute mich. Alles erfreute mich. Ich sagte, mein Lieblingssprichwort war schon immer, glücklich lebt man nur im Verborgenen. Soweit sind wir jetzt nicht? Ja, das sind wir. Ein anderer Schriftsteller, ich weiß nicht mehr welcher, hat vor nicht langer Zeit hinzugefügt, verborgen bleibt nur, wer glücklich ist. Das ist noch richtiger. Und es trifft noch besser für uns zu. Juliette blickte in das Schneetreiben hinaus. Ich sah nur ihren Rücken, aber was in ihren Augen stand, wusste ich. Am gleichen Nachmittag, gegen 4 Uhr, klopfte jemand an die Tür. Ich ging hin und machte auf. Es war ein dicker Mann, der älter zu sein schien als ich. »Ich bin Monsieur Bernardin, Ihr Nachbar.« Dass man neu eingezogene Nachbarn begrüßen kommt, noch dazu auf einer Waldlichtung, wo überhaupt nur 2 Häuser stehen, was wäre normaler? Außerdem gab es kaum etwas Uninteressanteres als das Gesicht dieses Mannes. Trotzdem, ich erinnere mich, dass ich ganz starr wurde vor Erstaunen, wie Robinson bei seiner Begegnung mit Freitag. Einige lastende Sekunden vergingen, bis mir meine Unhöflichkeit bewusst wurde. Ich fand die Worte, die sich gehörten. »Natürlich, Sie sind der Herr Doktor. Kommen Sie rein.« Als er im Wohnzimmer war, ging ich Juliette holen. Sie schaute ganz verängstigt rein. Ich lächelte. »Es ist nur ein kleiner Höflichkeitsbesuch«, flüsterte ich. Monsieur Bernardin gab meiner Frau die Hand, dann setzte er sich. Eine Tasse Kaffee nahm er an. Ich fragte ihn, ob er schon lange in dem Nachbarhaus wohne. »Seit 40 Jahren«, antwortete er. »Schon 40 Jahre hier«, schwärmte ich. »Was müssen Sie glücklich gewesen sein?« Er sagte nichts. Ich schloss daraus, dass er nicht glücklich gewesen war und wechselte schnell das Thema. »Sind Sie der einzige Arzt in Morve?« »Ja.« »Verflucht schwere Aufgabe.« »Nein, niemand ist krank.« Das war nicht weiter verwunderlich. Das Dorf zählte sicher nicht mehr als 100 Seelen. Wenig Aussichten, also Patienten zu finden. Ich entrang ihm noch einige weitere elementare Auskünfte. Ich musste sie ihm entringen, denn er antwortete so wenig wie möglich. Wenn ich nichts sagte, sagte er auch nichts. Ich erfuhr, dass er verheiratet war, dass er keine Kinder hatte und dass wir uns im Falle einer Erkrankung an ihn wenden könnten. Deshalb sagte ich, was für ein Glück, Sie zum Nachbar zu haben. Er verzog keine Miene. Ich fand, er sah aus wie ein trübsinniger Buddha. Geschwätzigkeit konnte man ihm jedenfalls nicht vorwerfen. 2 Stunden lang blieb er reglos in seinem Sessel sitzen und antwortete auf meine läppischen Fragen. Er ließ sich Zeit beim Sprechen, als ob er sich alles erst überlegen müsste, sogar wenn ich ihn nach dem Klima fragte. Ich fand ihn rührend. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel, dass dieser Besuch ihn langweilte. Es war klar, dass er sich in einer naiven Auffassung der Höflichkeitsregeln dazu verpflichtet gefühlt hatte. Er schien den Augenblick herbeizusehnen, wo er sich verabschieden könnte. Ich sah ihm an, dass er zu linkisch und befangen war, als dass er gewagt hätte, die erlösenden Worte auszusprechen. »Jetzt will ich Sie nicht länger stören« oder »Ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben.« Nach 2 qualvollen Stunden stand er endlich auf. Die Ratlosigkeit schien ihm ins Gesicht geschrieben zu sein, als ob er sagen wollte, »Ich weiß nicht, was ich sagen soll, damit ich nun gehen kann, ohne unhöflich zu sein.« Mitleidig kam ich ihm zu Hilfe. »Sehr nett von Ihnen, dass Sie uns Gesellschaft geleistet haben, aber Ihre Frau wird sich Sorgen machen, wo Sie bleiben.« Er gab keine Antwort, zog seinen Mantel an, grüßte und ging hinaus. Ich blickte ihm nach und musste ein Lachen unterdrücken. Als er ein Stück weit weg war, sagte ich zu Juliette, »Der arme Monsieur Bernardin, wie muss dieser Höflichkeitsbesuch ihm schwergefallen sein?« »Eine Plaudertasche ist er nicht gerade. Was für ein Glück! Das ist ein Nachbar, der uns nicht stören wird. Ich nahm meine Frau in die Arme und drückte sie. Dabei murmelte ich, ist dir klar, wie sehr wir hier allein sein werden? Ist dir klar, wie vollkommen allein? Etwas anderes hatten wir nie gewollt. Es war ein namenloses Glück. Wie sagte doch der Dichter, den Skudener zitiert hat, man ist niemals nichts genug. Am nächsten Tag klopfte Monsieur Bernardin wieder. Als ich ihn hereinbat, dachte ich, er wolle uns einen Höflichkeitsbesuch seiner Frau ankündigen. Er setzte sich in denselben Sessel wie am Tag zuvor, ließ sich eine Tasse Kaffee bringen und schwieg. »Wie ist es Ihnen seit gestern ergangen?« »Gut. Wird Ihre Frau uns auch bald mit ihrem Besuch beehren?« »Nein.« »Es geht ihr doch hoffentlich gut.« »Ja.« »Zwangsläufig. Die Frau eines Arztes kann ja nicht anders als sich bei guter Gesundheit befinden, nicht wahr?« »Nein.« Ich grübelte einen Augenblick über dieses »Nein«, eingedenk der logischen Regeln für die Beantwortung negativer Fragen. Ich machte die Dummheit, daran anzuknüpfen. »Wenn Sie ein Japaner oder ein Computer wären, müsste ich nun folgern, dass Ihre Frau krank ist.« Schweigen. Eine Welle der Scham durchflutete mich. »Verzeihen Sie, ich bin fast 40 Jahre Lateinlehrer gewesen und vergesse manchmal, dass nicht alle Leute so sprachbesessen sind wie ich.« Schweigen. Monsieur Bernardin schien zum Fenster hinauszublicken. »Es schneit nicht mehr, ein Glück. Haben Sie gesehen, was diese Nacht heruntergekommen ist?« »Ja.« »Schneit es hier jeden Winter so viel?« »Nein.« »Ist die Straße manchmal zugeschneit?« »Manchmal.« »Dauert das dann lange?« »Nein.« »Aha, der Räumdienst kommt schnell.« »Ja.« »Umso besser.« Der Grund, warum ich in meinem Alter mich so genau an ein Gespräch erinnern kann, das ein Jahr zurückliegt und das von einer solchen Belanglosigkeit war, liegt in der Langsamkeit dieser Antworten. Zu jeder Frage von mir äußerte sich der Herr Doktor erst nach einer Viertelminute. Aber schließlich war das ja normal bei einem Mann, der sicher schon um die 70 war. Ich dachte mir, in 5 Jahren ging es mir vielleicht auch so. Schüchtern kam Juliette herbei und setzte sich neben Monsieur Bernardin. Sie betrachtete ihn mit der respektvoll aufmerksamen Miene, die ich schon erwähnt habe. Nur ihre Augen blieben leer. »Noch eine Tasse Kaffee, Monsieur?« fragte sie. Er lehnte ab. »Nein.« Das Ausbleiben des »Danke, Madame« befremdete mich ein wenig. Es war klar, dass sein Wortschatz über »Ja« und »Nein« nicht weit hinausging. Ich begann mich zu fragen, warum er sich bei uns so lange aufhielt. Er sagte nichts und hatte nichts zu sagen. Mir kam ein Verdacht. »Ist bei Ihnen drüben gut geheizt, Monsieur?« »Ja.« Experimentierfreudig, wie ich nun einmal bin, setzte ich die Befragung dennoch fort. Irgendwo muss dieser Lakonismus ja eine Grenze haben. »Sie haben kein offenes Feuer, glaube ich.« »Nein.« »Sie heizen mit Gas?« »Ja.« »Und damit haben Sie keine Probleme?« »Nein.« So kam ich nicht weiter. Ich versuchte es mit einer Frage, die sich nicht mit »Ja« oder »Nein« beantworten ließ. »Womit verbringen Sie denn Ihre Tage?« Schweigen. Sein Blick verfinsterte sich. Er kniff die Lippen zusammen, als ob ich ihn gekränkt hätte. Die stumme Missbilligung beschämte mich. »Verzeihen Sie, ich war indiskret.« Im nächsten Moment kam mir diese Erwiderung lächerlich vor. An meiner Frage war doch nichts gewesen, woran er hätte Anstoß nehmen können. Wenn hier einer unhöflich war, dann er. Denn er belästigte uns schließlich und hatte uns dabei gar nichts zu sagen. Selbst wenn er sehr gesprächig wäre, dachte ich mir, wäre sein Benehmen nicht korrekt. Und hätte ich mich denn lieber mit einem Wortschwall überschütten lassen? Schwer zu sagen, aber wie mir sein Schweigen auf die Nerven ging.